Deutschlandfunk. Hörspiel. In diesen Tagen jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag des argentinischen Schriftstellers Julio Cortázar. Julio Cortázar wurde 1914 als Sohn eines Handelsattachés in Brüssel geboren. Neben Jorge Luis Borges zählt er heute zu den bedeutenden erzählerischen Stimmen der argentinischen Literatur. Vor allem seine Kurzgeschichten haben ihn berühmt gemacht. Geschichten, in denen oftmals ein respektloser Humor auffällt und der Sinn für surreale und fantastische Effekte. Mit dem großen Roman Rayuela gelang Cortázar 1963 ein erzählerisches Meisterwerk, das bis heute ein Klassiker der spanischsprachigen Literatur ist. Im Mittelpunkt des nun folgenden Hörspiels steht der Altsaxophonist Charlie Parker, der 1955 im Alter von 34 Jahren starb. Dem Stück liegt die Erzählung Der Verfolger von Julio Cortázar zugrunde, in der es um das spannungsreiche Verhältnis zwischen dem weltberühmten, durch Alkohol und Drogen ruinierten Jazzmusiker und seinem Biografen geht, der den Künstler schon zu Lebzeiten für die Nachwelt porträtiert. Nicht ohne Anteilnahme verfolgt der Reporter die letzten Stationen auf dem Lebensweg des genialen Jazzmusikers. Im Anschluss an unser Stück widmet sich Karl Lippegaus Julio Cortázar und beleuchtet dessen Verhältnis zur Musik, Tangos, Jazz und Gesualdo, Julio Cortázar und die Musik. Der Verfolger. Ein Stück Jazz. Nach der Erzählung von Julio Cortázar. Aus dem argentinischen Spanisch von Rudolf Wittkopf. Hörspielbearbeitung Bodo Morshäuser. Regie Christian Brückner. Dede rief mich am Nachmittag an, um mir zu sagen, dass es Johnny nicht gut gehe. Seit einigen Tagen wohnen Johnny und Dede in einem Hotel in der Rue Lagrange, in einem Zimmer im vierten Stock. Das Fenster geht auf einen fast schwarzen Hinterhof. Und schon um 1 Uhr mittags muss man Licht anmachen, wenn man Zeitung lesen oder sich im Spiegel betrachten will. Obgleich es nicht kalt war, fand ich Johnny in eine Wolldecke eingewickelt, in einen schäbigen Sessel gezwängt, aus dem überall gelbliche Werkwolle herausquoll. Freund Bruno ist so treu wie schlechter Mundgeruch, sagte Johnny als Begrüßung und zog die Knie hoch, um sein Kinn darauf zu stützen. Ich glaube, was mich am meisten störte, war die nackte Glühbirne, die wie ein ausgerissenes Auge an einem Kabel voller Fliegendreck von der Decke herabhing. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Mindestens 1 Monat. Warum musst du immer die Zeit zählen? Der Erste, der Zweite, der Dritte, der 21. Allem gibst du eine Nummer, du. Und Dede hier ist genauso. Weißt du, warum sie wütend ist? Weil ich das Sax verloren habe. Im Grunde hat sie recht. Wie konntest du es bloß verlieren? In der Metro. Ich hatte es unter den Sitz gelegt, da war es sicher. Es war ein herrliches Gefühl, in der Metro zu fahren und zu wissen, dass ich es zwischen meinen Beinen hatte. Er hat es erst gemerkt, als er hier die Treppe hochstieg. Und ich musste wie eine Verrückte losrennen, um es der Metro und der Polizei zu melden. Irgendein armer Irrer versucht jetzt, einen Ton aus ihm herauszukriegen. Es war das miserabelste Sax, das ich je gehabt habe. Man merkte, dass Doc Rodriguez drauf gespielt hatte. Es war an der Seele völlig verbeult. Es tut an sich, war es nicht übel. Aber Rodriguez ist fähig, selbst eine Stradivari zu ruinieren, wenn er sie bloß stimmt. Und? Kannst du dir kein anderes beschaffen? Wir reden gerade drüber. Sicher hat Rory Friend eins. Das Dumme ist, dass Johnnys Vertrag... Vertrag? Was heißt hier Vertrag? Spielen muss man und damit basta. Aber ich habe keinen Sax und auch kein Geld mehr zu kaufen oder zu leihen. Und den Jungs geht es nicht anders. Letzteres stimmt nicht. Alle drei wissen wir das. Niemand wagt es mehr, Johnny ein Instrument zu leihen. Denn entweder verliert er es oder er macht es sofort zu Schanden. Das Sax von Louis Rowling hat er in Bordeaux verloren. Und das Dede gekauft hatte, als man ihn für eine England-Tournee verpflichtete, hat er in Stücke geschlagen, ist darauf herumgetrampelt und hat es in die Ecke gekickt. Niemand kann sagen, wie viele Instrumente er schon verloren, versetzt oder kaputt gemacht hat. Und auf allen hat er gespielt, wie meiner Meinung nach nur ein Gott auf einem Altsaxophon spielen kann. Wann sollst du anfangen, Johnny? Weiß ich nicht. Heute, glaube ich. Was denn? Nein, übermorgen. Jeder weiß die Daten, nur ich nicht. Ich hätte geschworen, es sei heute Abend. Heute Nachmittag musste ich zur Probe. Ist dir egal? Du hast ja keinen Sax. Wieso egal? Das ist gar nicht egal. Übermorgen ist nach morgen. Und morgen ist viel später als heute. Und selbst heute ist um einiges später als jetzt, wo wir uns mit Freund Bruno unterhalten. Und ich würde mich viel besser fühlen, wenn ich die Zeit vergessen könnte, wenn etwas Warmes zu trinken hätte. Das Wasser kocht gleich. Ich habe nicht die Wärme gemeint, die durch Sieden entsteht. Da zog ich das Fläschchen rum aus der Tasche. Und es war, als hätten wir Licht gemacht. Denn Johnny sperrte erstaunt den Mund auf. Und seine Zähne begannen zu glänzen. Und selbst Dede musste lächeln, als sie ihn so verwundert und zufrieden sah. Hold it, hold it. Start once more. Ich erinnere mich an eine Probe vor einer Schallplattenaufnahme in Cincinnati. Lange bevor er nach Paris kam, 49 oder 50. Johnny war damals groß in Form. Und ich ging nur hin, um ihn und Miles Davis zu hören. Alle hatten sie Lust zu spielen, waren bester Laune, spielten mit Hingabe, ohne je ungeduldig zu werden. Und der Tontechniker drückte ihnen mit Zeichen seine Zufriedenheit aus. Wie ein satter Pavian. Und genau in dem Augenblick, als Johnny wie Freude verloren spielte, brach er plötzlich ab. Gab ich weiß nicht wem einen Rippenstoß und sagte: Das habe ich schon morgen gespielt. Und die Jungs unterbrachen ihr Spiel. Nur zwei oder drei spielten noch einige Takte. Wie ein Zug, der langsam bremst. Und Johnny schlug sich gegen die Stirn und wiederholte: Mann, das habe ich schon morgen gespielt. Ist ja irre, Miles. Das habe ich schon morgen gespielt. Und niemand konnte ihn davon abbringen. Von da an ging alles schief. Johnny spielte lustlos und wollte gehen, um sich wieder zu dopen, sagte der Tontechniker, der vor Wut kochte. Und als ich ihn hinausgehen sah, schwankend und mit aschfahlem Gesicht, fragte ich mich, wie lange das wohl noch gehen werde. Ich glaube, ich werde Dr. Bernard holen. Du hast Fieber und du isst nichts. Dr. Bernard ist ein armer Trottel. Er wird mir Aspirin geben und dann wird er sagen, dass er Jazz über alle Maßen liebt. Zum Beispiel Ray Noble. Nicht zu fassen. Wenn ich das Sax hätte, würde ich ihn mit einer Musik empfangen, dass er die vier Treppen auf den Arsch wieder runtersaust. Immerhin wird es dir nicht schaden, wenn du Aspirin nimmst. Aber hör mal, dieser Vertrag. Wenn du erst übermorgen spielen musst, wäre vielleicht noch was zu machen. Auch ich könnte ja versuchen, von Rory Friend eins zu kriegen. Und im schlimmsten Fall... Du musst einfach vorsichtiger sein, Johnny. Heute nicht. Morgen, sobald ich das Sax habe. Es gibt keinen Grund, jetzt weiter darüber zu sprechen. Bruno, es wird mir immer klarer, dass die Zeit... Ich glaube, die Musik hilft, weißt du? Nicht zu verstehen, denn in Wirklichkeit verstehe ich überhaupt nichts. Bruno, hier drinnen ist nichts, was man so nichts nennt. Die Wahrheit zu sagen, ich habe mein Gehirn nie gebraucht. Erst von den Augen abwärts, verstehe ich. Und je weiter unten, desto besser. Aber ein richtiges Verstehen ist das nicht. Das gebe ich zu. Johnny, denk an dein Fieber. Ach, sei still. Es ist wahr, Bruno. Nie habe ich an etwas gedacht. Doch auf einmal wird mir bewusst, dass ich doch etwas gedacht habe. Aber das ist doch nichts Besonderes, oder? Was ist das schon, wenn man plötzlich merkt, dass man doch etwas gedacht hat? Es läuft letztlich auf dasselbe hinaus, ob du es bist, der denkt, oder irgendein anderer. Ich bin nicht ich. Ich profitiere nur von dem, was ich denke, aber immer erst hinterher. Und das ist es, was ich nicht ertrage. Schon als kleiner Junge habe ich es gemerkt. Das gleich, nachdem ich anfing, Saxophon zu spielen. Bei uns zu Hause war ständig der Teufel los. Man sprach von nichts anderem als von Schulden und Hypotheken. Weißt du, was eine Hypothek ist? Es muss etwas Schreckliches sein, denn meine Mutter, sie raufte sich jedes Mal die Haare, wenn mein Alter von der Hypothek sprach. Und jedes Mal kam es zu einer Prügelei. Ich war 13. Aber du kennst dich ja alles. Und ob ich das schon kannte? In meiner Biografie über Johnny hatte ich versucht, genau das zu schildern. Deswegen hörte zu Hause die Zeit nie auf, weißt du? Ein Streit nach dem anderen, fast ohne Essen. Und außerdem die Religion. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Als der Lehrer mir ein Horn beschaffte, da, glaube ich, habe ich es gleich gemerkt. Die Musik riss mich aus der Zeit. Auch wenn das nur eine Redensart ist. Wenn du wissen willst, was ich wirklich empfinde, ich glaube, die Musik hat mich in die Zeit gesteckt. Aber dann muss man annehmen, dass diese Zeit nichts mit uns zu tun hat. Um es mal so zu sagen. Ich bin als Jazzkritiker ziemlich sensibel und kenne meine Grenzen. Und ich bin mir darüber im Klaren, dass das, was ich denke, nicht an das heranreicht, worauf der arme Johnny mit seinen verstümmelten Sätzen, seinen Seufzern, seinen jähen Wutanfällen und seinem Klagen hinaus will. Ihm ist es scheißegal, dass ich ihn für genial halte. Und nie hat er sich etwas darauf eingebildet, dass seine Musik weit über das hinausgeht, was seine Kollegen spielen. Es macht trübsinnig zu denken, dass er sich am Anfang seines Saxophons befindet, während ich mich mit dem Ende zufrieden geben muss. Er ist der Mund und ich das Ohr. Um nicht zu sagen, dass er der Mund ist und ich... Jeder Kritiker ist nur das traurige Ende von etwas, das als Geschmack begann. Als Lust zu beißen und zu kauen. Bruno, wenn du das eines Tages schreiben könntest. Nicht meinetwegen, was liegt mir schon daran? Als ich als Junge zu spielen anfing, habe ich gemerkt, dass die Zeit sich veränderte. Es ist wie in einem Fahrstuhl. Du sprichst mit den Leuten und spürst gar nichts Besonderes. Und derweil passierst du den 1., den 10., den 21. Stock und die Stadt bleibt dort unten zurück. Und du beendest gerade den Satz, den du angefangen hattest, als du einstiegst. Und zwischen den ersten Worten und den letzten liegen 52 Stockwerke. Als ich zu spielen anfing, merkte ich, dass ich in einem Fahrstuhl stieg. Es war ein Fahrstuhl der Zeit, wenn ich das so sagen kann. Ich glaube nicht, dass ich die Hypothek und die Religion darüber vergaß. Nur waren die Hypothek und die Religion in diesen Augenblicken wie der Anzug, den man gerade nicht anhat. Es gibt den Anzug, wenn ich ihn anziehe, und die Hypothek und die Religion gab es, als ich zu spielen aufhörte und meine Mutter mit strähnigem Haar hereinkam und sich darüber beschwerte, dass ich ihr mit dieser Teufelsmusik das Gehör zerfetzte. Meinst du, Bruno? Ich könnte einen Sax auftreiben, um übermorgen zu spielen? Ja, aber du musst vorsichtiger sein. Natürlich, ich werde vorsichtig sein. Ein Vertrag für einen Monat. 14 Tage in der Boîte von Remy, 2 Konzerte und die Schallplatten. Wir kämen sehr gut zurecht. Ein Vertrag für einen Monat. Die Boîte von Remy, 2 Konzerte und die Schallplatten. Was er hat, ist Durst. Durst. Und nochmals Durst. Und Lust zu rauchen. Zu rauchen. Vor allem Lust zu rauchen. Ich halte ihm ein Päckchen Gauloises hin, obwohl ich genau weiß, dass er an Marihuana denkt. Musik. Es ist schon Abend. Dede ist gegangen. Wahrscheinlich, um etwas fürs Abendessen zu kaufen. Ich spüre Johnnys Hand auf meinem Knie. Sie ist ein gutes Mädchen, weißt du? Aber ich hab sie über. Ich liebe sie schon lange nicht mehr, kann sie nicht mehr ertragen. Manchmal erregt sie mich noch. Sie kann ficken wie... Aber ich muss von ihr loskommen. Ich muss zurück nach New York. Vor allem muss ich zurück nach New York, Bruno. Wozu? Dort ging es dir schlechter als hier. Ich meine nicht die Arbeit, sondern dein Leben. Mir scheint, du hast hier mehr Freunde. Ja, du bist da. Die Marchese und die Jungs vom Club. Hast du nie mit dem Marchese geschlafen, Bruno? Nein. Ich kann dir sagen. Aber ich habe gerade von der Metro gesprochen. Ich weiß nicht, warum wir das Thema gewechselt haben. Die Metro ist eine große Erfindung, Bruno. Es ist leicht zu erklären, weißt du, aber es ist nur deswegen leicht, weil es im Grunde nicht die wahre Erklärung ist. Die wahre Erklärung kann man einfach nicht erklären. Du müsstest gleich die Metro nehmen und warten, bis es dir passiert. Obwohl ich glaube, dass das nur mir passiert. Aber hast du wirklich nie mit der Marchese geschlafen? Du musst sie bitten, auf den goldenen Schemel zu steigen, der in der Ecke ihres Schlafzimmers steht, neben einer sehr schönen Lampe. Und dann, Mist, da ist sie schon wieder. Dein Fieber ist gestiegen. Ich habe den Arzt gerufen, er kommt um 10. Er sagt, du sollst dich ruhig verhalten. Gut, einverstanden. Aber vorher will ich Bruno das mit der Metro erzählen. Neulich habe ich genau gemerkt, wie das vor sich geht. Ich dachte an meine Mutter, dann an Lan und die Kinder. Und natürlich war mir gleich so, als ging ich durch mein Viertel und sehe die Gesichter der Jungs, die von damals. Es war kein Denken. Ich glaube, ich habe dir schon mehrmals gesagt, dass ich nie denke. Es ist, als stünde ich an einer Straßenecke und sehe vorbeigehen, was ich denke. Aber ich denke nicht das, was ich sehe. Verstehst du? Die Sache ist die, dass ich in Saint-Michel die Metro genommen habe. Und gleich dachte ich an Lan und die Kinder und sah das alte Viertel vor mir. Kaum habe ich mich gesetzt, da dachte ich an sie. Aber dabei war mir bewusst, dass ich in der Metro war. Und ich sah, dass wir nach ungefähr einer Minute in Odeon ankamen. Und dass die Leute aus- und einstiegen. Dann habe ich weiter an Lan gedacht und ich sah meine Mutter, wie sie von Einkaufen zurückkam. Und schließlich sah ich sie alle vor mir. War so mit ihnen zusammen, wie ich das lange nicht mehr gefühlt habe. Die Erinnerungen sind immer scheußlich. Doch diesmal dachte ich gern an die Kinder. Sah sie gern vor mir. Wenn ich dir erzählen würde, was alles ich gesehen habe, du würdest es nicht glauben. Denn es würde lange dauern. Zum Beispiel, um dir nur eins zu erzählen. Ich sah Lan in einem grünen Kleid, das sie immer anzog, wenn sie in den Club 33 ging, wo ich und Ham spielten. Ich sah das Kleid ganz genau. Die Bänder und die Schleife, eine Art Verzierung an der Seite und den Kragen. Johnny! Bedenke, dass ich dir nur einen Bruchteil von dem erzähle, was alles ich gedacht und gesehen habe. Wie lange erzähle ich dir eigentlich schon davon? Ich weiß nicht. Sagen wir 2 Minuten. Sagen wir 2 Minuten. 2 Minuten. Und ich habe dir nur einen Bruchteil erzählt. Wenn ich dir alles erzählen würde, was ich gesehen habe, dann würden mehr als 2 Minuten vergehen. Was, Bruno? Wenn du das alles erzählen würdest, was du gehört und gesehen hast, dürfte wahrscheinlich eine Viertelstunde vergehen. Dürfte eine Viertelstunde vergehen. Was, Bruno? Denn sag mir mal, wie es möglich ist, dass ich plötzlich fühle, dass die Metro hält. Und ich mich von meiner Mutter, von Lan und all dem losreiße und sehe, dass wir in Saint-Germain-des-Prés sind. Ganze 1,5 Minuten von Odeon entfernt. Nie habe ich das, was Johnny sagt, sehr ernst genommen. Doch die Art, wie er mich ansah, jagte mir einen Schreck ein. Kaum 1,5 Minuten in deiner Zeit und in der Zeit von Delta. Und auch nach der Uhr der Metro, nach meiner Uhr. Wie ist es dann möglich, dass ich eine Viertelstunde lang gedacht habe? Sag mir mal, Bruno. Wie kann man in 1,5 Minuten eine Viertelstunde lang denken? Ich schwöre dir, dass ich an dem Tag nicht ein Plätzchen, nicht ein Bräuselchen geraucht habe. Er bedeckt sich mit den Händen das Gesicht und zittert. Ich wäre gern schon gegangen. Aber ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte, mich zu verabschieden, ohne Johnny zu verletzen. Denn er ist, was seine Freunde betrifft, furchtbar empfindlich. Bruno, könnte ich doch nur leben wie in diesen Augenblicken? Oder wenn ich spiele und die Zeit sich auch verändert? Wenn du bedenkst, was sich in 1,5 Minuten alles abspielen kann, da könnte eine, nicht nur ich, auch Dieter und du und die Jungs, hunderte von Jahren leben. Ja, wenn wir einen Weg finden, könnten wir 1,000-mal länger leben, als wir wegen der Uhren leben. Diese Manie der Minuten, dieser Zwang nach übermorgen. Was Johnny in solchen Augenblicken sagt, kann man nicht einfach anhören, um später drüber nachzudenken. Kaum ist man auf der Straße, da kommt schon die Erinnerung, die die Worte wiederholt. Und dann ist es nicht mehr Johnny. Alles wird zu einer Drogenfantasterei, einem bloßen Herumfuchteln. Denn es gibt andere, die Ähnliches sagen. Alle Augenblicke kommt einem Ähnliches zu Ohren. Schließlich habe ich es doch fertig gebracht zu gehen. Doch zuvor passierte noch etwas, das einfach passieren musste. Nämlich als ich mich von Dede verabschiedete und Johnny den Rücken zukehrte, merkte ich, dass etwas vor sich ging. Und ich sah, dass Johnny die Wolldecke plötzlich von sich gestoßen hatte und völlig nackt im Sessel saß. Die Beine hochgezogen, die Knie am Kinn, zitternd, aber lachend. Von Kopf bis Fuß nackt in dem schmuddeligen Sessel. Es wird langsam warm. Bruno. Sieh mal, was für eine schöne Narbe ich zwischen den Rippen habe. Deck dich zu. Ich verabschiedete mich und versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Dede brachte mich bis zum Treppenabsatz, wobei sie die Tür hinter sich schloss. So ist er, seit wir von der Tournee durch Belgien zurück sind. Ich frage mich, woher er die Drogen hat. Ich weiß nicht. Er hat fast die ganze Zeit nur Wein und Cognac getrunken. Geraucht hat er zwar auch, aber weniger als dort. Und in Belgien hat er gut gespielt. Das Publikum war wie verrückt. Und die Jungs vom Orchester haben es mir mehrmals gesagt. Aber auf einmal passierten seltsame Dinge. Wie das immer ist bei Johnny. Ich vermute, ihr habt kein Geld mehr. Wir haben diesen Vertrag. Glauben Sie, dass er Aufnahmen machen und öffentlich auftreten kann? Aber ja doch. Johnny wird besser spielen denn je, wenn Dr. Berner ihn von der Grippe kuriert. Das Problem ist das Saxophon. Ich werde mich drum kümmern. Hier nehmen Sie die Idee. Es wäre besser, wenn Johnny nichts davon erführe. Bruno. Um nichts in der Welt darf er vor dem ersten Konzert an Stoff kommen. Lassen Sie ihn was trinken, aber geben Sie ihm kein Geld. Ich fand, Paris roch sauber. Nach warmem Brot. Erst da wurde mir bewusst, wie Johnnys Zimmer roch. Johnnys schwitzender Körper unter der Wolldecke. Ich ging in ein Café, um einen Cognac zu trinken und mir den Mund auszuspielen. Vielleicht auch, um die so hartnäckige Erinnerung an Johnnys Worte loszuwerden. Seine Reden. Seine Art, Dinge zu sehen, die ich nicht sehe. Und vielleicht auch gar nicht sehen will. Zwei oder drei Tage später meinte ich herausfinden zu müssen, ob die Marquise Johnny den Stoff verschaffte. Und ich besuchte sie in ihrem Atelier in Montparnasse. Die Marquise ist wirklich eine Marquise. Sie hat haufenweise Geld. Ihre Freundschaft mit Johnny datiert seit New York. Wahrscheinlich seit dem Jahr, als Johnny über Nacht berühmt wurde. Nur weil einer ihm Gelegenheit gegeben hatte, 4 oder 5 Jungs zusammenzubringen, die seinen Stil mochten. Und Johnny zum ersten Mal spielen konnte, wie er wollte. Und alle in Erstaunen versetzte. Es ist dies nicht der Augenblick, über Jazz zu sprechen. Wer daran interessiert ist, mag mein Buch über Johnny und den neuen Nachkriegsstil lesen. Doch kann ich wohl sagen, dass es 48, sagen wir bis 50, so etwas wie eine Explosion in der Musik gab. Eine kalte, stille Explosion, bei der alles an seinem Platz blieb und es weder Schreie noch Trümmer gab. Doch die Kruste der Gewohnheit zersprang in tausend Stücke. Und selbst die Konservativen in den Orchestern und im Publikum machten etwas, das sie nicht mehr wie früher empfanden, zu ihrer Sache. Denn seit Johnny dazu übergegangen ist, Altsaxophon zu spielen, kann man die alten Altsaxophonisten nicht mehr hören und meinen, sie seien das Nonplusultra. Johnny ist für den Jazz der gewesen, der eine neue Seite aufschlägt und damit basta. Zu jener Zeit war es wohl auch, dass die Marquise anfing, hin und wieder mit Johnny zu schlafen und mit ihm zusammen zu rauchen. Oft sah ich sie vor den Aufnahmen oder in den Konzertpausen zusammen. Und Johnny schien überaus glücklich zu sein. Ich fand die Marquise in Gesellschaft von Marcel Gavotti und Art Bucaya. Sie sprachen gerade von den Aufnahmen, die Johnny am Nachmittag zuvor gemacht hatte. Sie fielen über mich her, als sähen sie einen Engel kommen. Die Marquise küsste mich ab, bis sie nicht mehr konnte. Und die Jungs klopften mir auf die Schulter, wie das nur ein Kontrabassist und ein Bariton-Sax können. Ich musste mich in deinen Sessel flüchten, um mich ihrer, so gut es ging, zu erwehren. Und all das, weil sie erfahren hatten, dass ich es war, der das herrliche Sax besorgt hatte. Mit dem Johnny gerade 4 oder 5 seiner besten Improvisationen auf Platte gespielt hat. Oh, Johnny ist ein unverschämter Kerl. Der unverschämte Kerl, der sich mit mir verkracht hat. Sie sagte nicht, warum. Dieser unverschämte Kerl weiß, dass er nichts weiter zu tun braucht, als mich in gehöriger Form um Verzeihung zu bitten, um von mir einen Scheck zu bekommen. Natürlich hat sich Johnny nicht bei mir entschuldigen wollen. Und so konnte denn auch niemand wissen, dass er sein verdammtes Sax in der Metro verloren hatte. Wenn die Marquise derart in Fahrt kommt, fragt man sich, ob nicht der Dizzy-Stil auf ihre Sprache abgefärbt hat. Es ist eine unendliche Reihe von Variationen in den unerwartetsten Registern, bis sich die Marquise am Schluss fest auf die Schenkel schlägt und zu lachen anfängt, als kitzle man sie zu Tode. Tika kann es bezeugen, sagte Art auf die Marquise zeigend, die sich vor Lachen krümmte. Bruno, du kannst dir nicht vorstellen, was da gestern los war, bis du die Platten gehört hast. Wenn Gott gestern irgendwo war, dann war er in diesem verdammten Aufnahmestudio. Eigentlich sprachen wir wenig über die gestrige Session. Denn jeder Musiker weiß, dass man über diese Dinge nicht sprechen kann. Doch das Wenige, das man sagte, gab mir wieder ein bisschen Hoffnung. Und ich dachte, vielleicht bringt mein Sax Johnny Glück. Allerdings fehlte es nicht an Anekdoten, die diese Hoffnung etwas abkühlten. Wie zum Beispiel, dass sich Johnny zwischen 2 Aufnahmen Schuhe und Strümpfe ausgezogen hatte und barfuß im Studio herumspaziert war. Immerhin hat er sich mit der Marquise ausgesöhnt und hat versprochen, ins Atelier zu kommen und vor seiner Vorstellung heute Abend ein Gläschen mit uns zu trinken. Ich frage mich, wie Johnny an den Stoff kommen konnte, solange er mit der Marquise Krach hatte. Ich beneide sie um diese Ähnlichkeit, die sie zu Komplizen werden lässt. Ich brauche es nicht zu gestehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich es hasse, sich so gehen zu lassen. Von meiner puritanischen Welt aus erscheinen mir die beiden wie kranke Engel. Sie sind rücksichtslos. Sie sind ein Ärgernis. Und trotzdem, ich beneide sie. Ich beneide Johnny. Ich beneide alles. Außer seinem Schmerz. Das wird jeder verstehen. Doch noch in seinem Schmerz muss es irgendetwas geben, das mir versagt bleibt. Ich beneide Johnny und gleichzeitig macht es mich wütend, dass er sich zerstört. Und all das behaupte ich bei meiner eigenen Feigheit. Und vielleicht möchte ich im Grunde, dass es mit Johnny ganz plötzlich zu Ende geht. Wie bei einem Stern, der in 1000 Stücke zerspringt. sodass die Astronomen eine Woche lang dumm gucken. Und dann geht man schlafen und morgen ist ein anderer Tag. Man hätte meinen können, Johnny habe geahnt, was ich gerade gedacht hatte. Als er eintrat, begrüßte er mich, nachdem er die Markise geküsst, einmal durch die Luft geschwenkt, ein kompliziertes, onomatopoetisches Ritual vollzogen hatte, das allen unendlich viel Spaß machte. Bruno! Sagte Johnny, indem er sich auf dem Sofa bequem machte. Die Tute ist ein Wunderding. Die hier sollen dir erzählen, was ich da gestern aus ihr herausgeholt habe. Die hat Tränen geweint, groß wie Glühbirnen. Und ich glaube nicht, dass sie geweint hat, weil sie ihrer Modisten Geld schuldet. Was, Tika? Die hat gesagt, dass ich mich neulich dir gegenüber sehr schlecht benommen habe. Ach, was, vergiss es. Doch, ich erinnere mich sehr gut. Und wenn du meine Meinung wissen willst, im Grunde war ich großartig. Du solltest froh sein, dass ich mich dir gegenüber so benommen habe. Das ist ein Beweis dafür, wie sehr ich dich schätze. Wir müssen irgendwo anders hingehen, um über einen Haufen Dinge zu sprechen. Hier, Er schob verächtlich die Unterlippe vor, lachte, zuckte die Achseln, wackelte auf dem Sofa hin und her. Alte Freund Bruno. Didi hat gesagt, dass ich mich sehr schlecht benommen habe, wirklich. Du hattest die Grippe. Geht's dir besser? Es war keine Grippe. Der Arzt kam und sofort fing er mir an zu sagen, wie sehr er Jazz liebe und ich soll ihm abends mal besuchen kommen, um seine Platten zu hören. Didi hat mir erzählt, dass du ihr Geld gegeben hast. Um euch aus der Verlegenheit zu helfen, bis du deine Gage bekommst. Wie ist denn das mit heute Abend? Ich habe Lust zu spielen. Und würde jetzt gleich anfangen, wenn ich nur das Sax hätte. Der hat darauf bestanden, es eigenhändig ins Theater zu tragen. Es ist ein großartiges Sax. Als ich gestern darauf spielte, war mir als schliefe ich mit einer Frau. Du hättest Tickes Gesicht sehen sollen, als ich aufhörte. Warst du eifersüchtig, Ticker? Im Grunde sind wir eine Bande von Egoisten. Unter dem Vorwand, auf Johnny aufzupassen, bestätigen wir uns nur unsere Vorstellung von ihm. Bereiten uns auf die neuen Freuden vor, die Johnny uns machen wird. Bringen die Statue, die wir uns errichtet haben, auf Hochglanz und verteidigen sie um jeden Preis. Ein Misserfolg Johnnys wäre schlecht für mein Buch. Dieser Tage sollen die englische und die italienische Übersetzung erscheinen. Art und Marcel brauchen ihn, um sich ihr Brot zu verdienen. Und die Marquise? Weiß Gott, was die Marquise in Johnny sieht, von seinem Talent abgesehen. Plötzlich ging mir auf, dass vielleicht eben das es war, was Johnny mir zu verstehen geben wollte, als er die Wolldecke wegstieß und sich mir nackt wie ein Wurm zeigte. Johnny ohne Sachs. Johnny ohne Geld und ohne Kleider. Von etwas besessen, das sein armer Verstand nicht zu begreifen vermag. Aber dass seine Musik durchweht. Alle Selbsterkenntnis reicht nicht heran an die plötzliche Entdeckung, dass man Dreck ist neben jemandem wie Johnny Carter, der auf dem Sofa seinen Cognac trank und mich vergnügt ansah. Es ist Zeit, dass wir in die Salle Pleyel gehen. Die Musik soll uns wenigstens den Rest des Abends retten. Und eine ihrer übelsten Aufgaben gründlich erfüllen, nämlich uns einen dichten Wandschirm vor den Spiegel zu stellen, uns für ein paar Stunden von der Landkarte zu streichen. Thank you. Musik bedeutet ihm einen ständigen Anreiz, ein endloses Konstruieren. Und die Freude daran besteht nicht im Vollenden, sondern im fortgesetzten Forschen. Und wenn Johnny wie heute Abend im ständigen Erschaffen seiner Musik aufgeht, weiß ich, dass er vor nichts ausweicht. Die Marquise zum Beispiel glaubt, dass Johnny das Elend fürchtet, ohne zu merken, dass Johnny nur eins fürchtet, nämlich neben dem Messer kein Kotelett zu finden, wenn er gerne eins essen möchte. Oder kein Bett, wenn er müde ist. Oder keine 100 Dollar in der Brieftasche, wenn er es normal findet, Besitzer von 100 Dollar zu sein. Johnny bewegt sich nicht in einer Welt von Abstraktionen wie wir. Daher hat seine Musik, diese wunderbare Musik, die ich heute Abend gern gehört habe, überhaupt nichts Abstraktes. Seine Eroberungen sind wie ein Traum. Er vergisst sie, wenn er erwacht, wenn der Applaus ihn zurückholt. Ihn, der so weit weg ist und seine Viertelstunde in anderthalb Minuten lebt. Im Dupont im Quartier Latern traf ich 4 oder 5 Tage später Art und Marcel. Und sie hatten nichts Eiligeres zu tun, als mir mit schlechten Nachrichten zu kommen. Es war so, dass Delaunay an jenem Nachmittag eine Aufnahme vorbereitet hatte, um ein neues Quintett zu probieren. Johnny, zusammen mit Art, Marcel und 2 sehr guten Jungs aus Paris, am Klavier und am Schlagzeug. Und was passiert? Zum einen kommt Johnny erst um 5, als Delaunay schon vor Ungeduld kochte. Und dann lässt er sich in einen Sessel fallen und sagt, er fühle sich nicht wohl und sei nur gekommen, um den Jungs nicht den Tag zu verderben. Zum Spielen aber sei er überhaupt nicht aufgelegt. Sein Gesicht war ganz grau, Bruno, und von Zeit zu Zeit befiel ihn eine Art Schüttelfrost. Aber da stößt er plötzlich einen Schrei aus, sieht uns einen nach dem anderen sehr langsam an und fragt uns, worauf wir eigentlich noch warten, um mit Amaris zu beginnen. Delaunay gibt dem Techniker ein Zeichen, wir setzen alle so gut wir können ein und Johnny stellt sich breitbeinig hin, steht da wie auf einem schwankenden Boot und beginnt zu spielen, wie ich das, ich schwöre dir, noch nie gehört habe. Das 3 Minuten lang, bis er plötzlich einen Ton hervorstößt, der selbst die Harmonie des Himmels hätte zerstören können. Sich in eine Ecke verkriecht und es uns überlässt, das Stück so gut wir können zu Ende zu spielen. Doch das Schönste kommt noch, Bruno, nämlich... Das Erste, was Johnny sagte, war, dass alles ganz miserabel gewesen sei und dass diese Aufnahme nicht zähle. Ja, natürlich hörten weder Delaunay noch wir auf ihn, denn trotz der Mängel war das Solo Johnnys 1000-mal mehr wert als das, was du jeden Tag hörst. Johnny drohte damit, die Scheiben der Kabine einzuschlagen, wenn man ihm nicht bewiese, dass die Platte gelöscht worden sei. Der Toningenieur zeigte ihm schließlich irgendwas, was ihn überzeugte, und dann schlug Johnny vor, Streptomycin aufzunehmen. Und das wurde viel besser und zugleich viel schlechter. Ich will damit sagen, dass es eine makellose Platte wurde, aber es fehlte ihr das Unerhörte, das Johnny in Amaris geblasen hat. Er hat sich geweigert, weiterzuspielen, hat das Studio verlassen. Marcel hat ihm das Sax abgenommen, um zu verhindern, dass er es wieder verliert oder drauftritt. Und er und einer der Franzosen haben ihn ins Hotel gebracht. Was konnte ich anderes tun, als gleich zu ihm zu gehen? Trotzdem verschob ich es auf morgen. Und am nächsten Morgen las ich Johnnys Namen in den Polizeiberichten im Figaro. Denn in der Nacht soll er sein Hotelzimmer in Brand gesteckt haben und nackt durch die Korridore gelaufen sein. Er und Dede waren unverletzt, doch Johnny lag unter Aufsicht im Krankenhaus. Alles, was ich erfahren konnte, war, dass Johnny sich im Delirium befand und genug Stoff in sich hatte, um 10 Leute verrückt zu machen. Kurzum, es war so, dass ich sofort zu Delaunay ging und ihn bat, mir so bald wie möglich Amaris vorzuspielen. Wer weiß, ob Amaris nicht Johnnys Testament ist. Und in dem Fall ist es meine Pflicht als Kritiker, dass ich... Aber nein, noch nicht. Später rief mich Dede an und sagte mir, dass es Johnny viel besser gehe und er mich sehen möchte. Schweigend und manchmal streckt Johnny den Arm aus und fährt mir mit den Fingern übers Gesicht, so als wolle er mich identifizieren, Dann spielt er mit seiner Armbanduhr. Betrachtet sie liebevoll. Die halten sich tatsächlich für weise. Sie halten sich für weise, weil sie Bücher angesammelt und verkonsumiert haben. Ich kann darüber nur lachen. Denn im Grunde sind es gute Jungs. Sie sind davon überzeugt, dass das, was sie studieren und das, was sie tun, überaus schwierige und ernste Dinge sind. Im Zirkus ist es genauso, Bruno. Bei uns ist es auch nicht anders. Die Leute glauben, manche Dinge seien ungeheuer schwierig. Und deshalb beklatschen sie die Trapezkünstler oder mich. Ich weiß nicht, was sie sich vorstellen. Dass einer sich in Stücke reißt, um gut zu spielen, oder dass der Trapezkünstler sich jedes Mal, wenn er einen Salto macht, die Zähne zerreißt. In Wirklichkeit sind die schwierigen Dinge ganz andere. Nämlich all das, was die Leute jeden Augenblick tun zu können, glauben. Zum Beispiel einen Hund und eine Katze zu betrachten oder zu verstehen. Oder mit dem Messer ein Stück Brot abzuschneiden. Hast du schon mal mit einem Messer ein Stück Brot abgeschnitten? Das passiert mir öfter. Das macht dir überhaupt nichts aus? Das kann ich nicht, Bruno. Einmal habe ich beim Abendessen alles so weit von mir geschleudert, dass das Messer einem Japaner, der am Nebentisch saß, fast ein Auge ausgestochen hätte. Es war in Los Angeles. Es gab einen ungeheuren Tumult. Als ich es ihnen erklärte, führten sie mich ab. Er fährt mit einer Hand durch die Luft, betastet sie überall und lässt gleichsam eine Spur zurück. Er lächelt. Ich habe das Gefühl, dass er allein ist. Völlig allein. Ich fühle mich wie hohl neben ihm. Da ist das Brot, dort auf dem Tischtuch. Es ist etwas Festes. Das lässt sich nicht leugnen. Es ist etwas, das nicht ich bin. Etwas anderes, außerhalb meines Selbst. Doch wenn ich es berühre, wenn ich die Finger ausstrecke und danach greife, dann ändert sich etwas. Findest du nicht auch? Mein Lieber, seit Tausenden von Jahren zerbricht sich ein Haufen bärtiger Männer den Kopf über dieses Problem. Im Brot ist es Tag. Ich wage es anzufassen, es durchzuschneiden, es mir in den Mund zu stecken. Du schneidest das Brot, stößt ihm das Messer hinein und alles ist wie vorher. Ich verstehe das nicht, Bruno. Johnnys Gesichtsausdruck, seine Erregung beginnen mich zu beunruhigen. Es wird immer schwieriger, ihn dazu zu bringen, über Jazz, seine Erinnerungen, seine Pläne zu sprechen. Ihn in die Wirklichkeit zurückzuholen. In die Wirklichkeit. Kaum schreibe ich das, ekelt es mich. Johnny hat recht. Die Wirklichkeit kann das nicht sein. Es ist nicht möglich, dass Jazz-Kritiker zu sein die Wirklichkeit ist. Denn dann gäbe es da jemanden, der sich über uns lustig macht. Aber man kann Johnny auch nicht blindlings folgen. Denn dann würden wir am Ende alle verrückt. Zum Glück konnte die Sache mit dem Brand geregelt werden. Denn wie zu vermuten war, hat die Marquise das ihre dazu beigetragen, die Geschichte aus der Welt zu schaffen. Dede und Art Bukaya holten mich in der Redaktion ab und wir gingen alle drei zu UIX, um die schon berühmte, obgleich noch geheime Aufnahme zu hören. Art bat darum, die Lichter auszumachen und legte sich auf den Boden, um besser hören zu können. Und dann trat Johnny ein und fegte uns mit seiner Musik übers Gesicht. kam herein, obgleich er in seinem Hotel war und das Bett hütete, und riss uns eine Viertelstunde lang mit sich fort. Ich verstehe, dass ihn der Gedanke, Amorous könne an die Öffentlichkeit gelangen, in Harnisch bringt. Denn jeder merkt die Fehler, das deutlich hörbare Blasen am Ende einiger Phrasen und vor allem diesen wilden Sturz am Schluss, diesen dumpfen, kurzen Ton, der mir vorkam wie ein brechendes Herz, wie ein Messer, das in ein Brot eindringt. Dagegen würde Johnny entgehen, was wir schrecklich schön finden. Die Beklemmung, den Stau, der in dieser Improvisation einen Ausweg sucht, voller Ausbrüche in alle Richtungen, voller Fragen, voller verzweifelter Gestik. Der Künstler in ihm wird jedes Mal vor Wut rasen, wenn er diese für ihn unvollkommene und lächerliche Nachahmung seines Verlangens hört, alles dessen, was er hatte ausdrücken wollen, während er kämpfte, hin und her schwankte und ihm zusammen mit der Musik der Speichel aus dem Mund troff. Er wird mehr denn je allein sein gegenüber dem, was er verfolgt und was vor ihm flieht, je mehr er es verfolgt. Das ist seltsam. Dies zu hören war nötig, um mir darüber klar zu werden, dass Johnny kein Opfer ist. Kein Verfolgter, wie alle Welt glaubt. Und wie ich selbst es in meiner Biografie habe durchblicken lassen. Übrigens ist die englische Ausgabe gerade erschienen und verkauft sich wie Coca-Cola. Jetzt weiß ich, dass es nicht so ist. Dass Johnny der Verfolger und nicht der Verfolgte ist. Dass all das, was ihm im Leben zustößt, die Missgeschicke eines Jägers sind und nicht die eines gehetzten Tieres. Niemand kann wissen, was das ist, was Johnny verfolgt. Aber dass er etwas verfolgt, ist offensichtlich. Was habt ihr jetzt vor, Didi? Sobald die Polizei Johnny erlaubt, das Hotel zu verlassen, ist eine Schallplattenfirma bereit, alles aufzunehmen, was er will. Art ist der Meinung, dass Johnny voller großartiger Ideen steckt. Ticker ist sehr anständig gewesen. Aber für sie ist das ja auch leicht. Sie kommt immer im letzten Augenblick und braucht nur den Beutel zu öffnen. Und schon ist alles wieder in Ordnung. Ich dagegen. Kommen Sie so bald wie möglich. Er unterhält sich so gern mit Ihnen. Er geht ruhig, ohne zu schwanken. Und die Wärme der Nacht und die Stille der Straßen tun uns beiden gut. Ich höre ihm kaum zu, als er zum ersten Mal mein Buch erwähnt, denn gleich spricht er wieder von Charles Ives und wie sehr es ihn amüsiert habe, bei seinen Platten häufig Themen von Ives zu zitieren, ohne dass es jemand bemerkte. Doch nach einer Weile muss ich an das Buch denken und ich versuche, ihn auf das Thema zurückzubringen. Ich habe ein paar Seiten gelesen. Bei Ticke spricht man viel über dein Buch. Doch ich habe nicht einmal den Titel verstanden. Gestern hat Art mir die englische Ausgabe gebracht und da habe ich dann einiges kapiert. Es ist sehr gut, dein Buch. Ich gebe mich so, wie man sich in solchen Fällen zu geben pflegt und mische einem Ausdruck mürrischer Bescheidenheit eine gewisse Dosis Interesse bei. So, als würde seine Meinung mir, dem Autor, die Wahrheit über mein Buch enthüllen. Es ist wie ein Spiegel. Am Anfang dachte ich, wenn man liest, was jemand über einen schreibt, müsse das ungefähr so sein, wie sich selbst sehen und nicht im Spiegel. Ich bewundere die Schriftsteller sehr. Sie sagen ganz unglaubliche Dinge. Sehr teilweise die Anfänge des Bebop. Ich habe nichts weiter getan, als wörtlich zu zitieren, was du mir in Baltimore erzählt hast. Ja, das stimmt schon. Aber im Grunde ist es wie in einem Spiegel. Was willst du mehr? Spiegel sind treu. Da fehlt einiges, Bruno. Du weißt viel besser Bescheid als ich, doch mir scheint, dass da einiges fehlt. Das, was du vielleicht vergessen hast, mir zu erzählen. Dieser wilde Affe ist fähig. Es wäre ein Jammer, wenn eine unbesonnene Äußerung meine ganze kritische Bemühung zunichte machte. Zum Beispiel das rote Kleid von Lan. Sie hatte so einen Hundegeruch. Und das ist das Einzige, was von dieser Platte taucht. Ja, aufmerksam zuhören und schnell handeln. Denn in den Händen anderer Leute könnten solche Widerlegungen Unannehmlichkeiten nach sich ziehen. Und die Urne in der Mitte, die größte, voller bläulichem Staub. Und ganz ähnlich die Puderdose, die meine Schwester hatte. Solange es nur Halluzinationen sind. Das Schlimmste wäre, wenn er die Grundkonzeption in Frage stellte. Das ästhetische System, das mir so viel Lob... Und außerdem ist der Cool überhaupt nicht das, was du geschrieben hast. Wieso ist er nicht das, was ich geschrieben habe? Ich verstehe ja, Johnny, dass die Dinge sich ändern. Aber es ist noch keine 6 Monate her, dass du mir erzählt hast... Es ist 6 Monate her. 6 months ago. Ah, Bruno. Das könnte ich jetzt sofort spielen, wenn ich die Jungs hier hätte. Übrigens sehr witzig, was du über Sax und Sex geschrieben hast. Sehr hübsch. Das Wortspiel. 6 months ago. Six, Sax, Sex. Einfach großartig, Bruno. Du bist ein Teufelskerl. Ich will ihm nicht sagen, dass seine geistigen Fähigkeiten es ihm verwehren, zu verstehen, dass sich hinter diesem unschuldigen Wortspiel ein ziemlich tiefgründiges Gedankensystem verbirgt. Der Name des Sterns ist Wermut. Und ihr Körper werden auf die Plätze der großen Stadt geworfen werden. Es ist 6 Monate her. Es ist die alte Geschichte, das habe ich schon morgen gespielt. Der Name des Sterns ist Wermut und ihre Körper werden vor 6 Monaten geworfen werden auf die Plätze der großen Stadt weit weg. Ich bin gereizt. Aus dem einfachen Grund, weil er mir über das Buch nichts weiter hat sagen wollen, dass viele tausende Fans jetzt in 2 Sprachen lesen, bald in 3, und schon spricht man von einer spanischen Ausgabe. In Buenos Aires scheint man nicht nur Tango zu spielen. Von dem Buch nichts. Nur von der Puderdose in Form eines Schwans, von dem Stern. Brösel von Dingen in zerbröselnden Sätzen. In zerbröselnden Blicken, in zerbröselndem Lächeln, in Tropfen von Speichel auf dem Tisch und am Rand des Glases. Ja. Es gibt Augenblicke, in denen ich mir wünsche, er wäre schon tot. Ich glaube, dass viele in meiner Lage dasselbe denken würden. Doch wie sich damit abfinden, dass Johnny stirbt und das, was er mir heute Nacht nicht sagen will, mit sich nimmt, dass er ihm im Tode weiter nachjagen wird, auch dort abwesend. Ich weiß wirklich nicht, wie all das schreiben, auch wenn es mir Frieden bringt. Ich weiß sehr wohl, dass das Buch nicht die Wahrheit über Johnny sagt. Es lügt auch nicht. Es beschränkt sich auf Johnnys Musik. Aus Takt. Aus Güte habe ich seine unheilbare Schizophrenie, den miesen Hintergrund der Drogen, die Promiskuität dieses erbärmlichen Lebens nicht an den Tag bringen wollen. Hör mal, vorhin hast du gesagt, dass in dem Buch einiges fehlt. Dass einiges fehlt, Bruno? Ach ja, ich habe dir gesagt, dass einiges fehlt. Nun, es ist nicht nur das rote Kleid von Lan, das sind... Ob es wirklich Urnen sind, Bruno? Gestern Abend habe ich sie wieder gesehen. Ein riesiges Feld, aber sie waren nicht mehr so tief vergraben. Auf einige waren Inschriften und Zeichnungen. Riesen mit Helmen wie im Kino. Und in Händen hatten sie gewaltige Keulen. Es ist schrecklich, zwischen lauter Urnen herumzugehen und zu wissen, dass ich der Einzige bin, der dort suchend herumgeht. Mach dir nichts draus, Bruno. Es ist nicht schlimm, dass du vergessen hast, dies alles zu schreiben. Aber Bruno, was du vergessen hast, das bin ich. Nicht möglich, Johnny. Mich hast du vergessen, Bruno. Mich. Aber es ist nicht deine Schuld, dass du nicht hast schreiben können, was auch ich nicht imstande bin zu spielen. Wenn du etwas sagst, dass meine wahre Biografie meine Schallplatten sind, weiß ich, dass du das wirklich glaubst. Es klingt ja auch gut. Aber so ist es nicht. Und wenn ich selbst nicht fähig war, so zu spielen, wie ich sollte, nämlich das zu spielen, was ich wirklich bin, dann kann man auch von dir keine Wunder verlangen, Bruno. Es ist warm hier, gehen wir. Komm jetzt, Johnny. Wir gehen nach Hause, es ist spät. Glaub nicht, dass es nur das ist. Da steht was von Gott, mein Lieber. Da bist du wirklich auf dem Holzweg. Komm, Johnny, wir gehen nach Hause. Da steht, was du und alle, die wie mein Kamerad Bruno sind, Gott nennen. Die Zahnpastatube morgens, das nennen sie Gott. Den Mülleimer, den nennen sie Gott. Die Angst zu krepieren, das nennen sie Gott. Und du hast die Unverschämtheit besessen, mich mit dieser Schweinerei in Verbindung zu bringen. Hast geschrieben, dass meine Kindheit und meine Familie und ich weiß nicht, was für Erbanlagen. Ein Haufen fauler Eier und du gackernd dazwischen sehr zufrieden mit deinem Gott. Nein, deinen Gott will ich nicht. Der ist nie der meine gewesen. Ich habe lediglich gesagt, dass die Musik der Schwarzen... Ich will deinen Gott nicht. Warum hast du in deinem Buch geschrieben, ich akzeptierte ihn? Ich weiß nicht einmal, ob es einen Gott gibt, Mann. Ich brauche deine Erfindungen nicht. Überlasse sie Mahalia Jackson und den Papst. Du wirst diese Stelle in deinem Buch sofort streichen. Wenn du darauf bestehst, in der zweiten Auflage... Bruno, der Jazz ist nicht nur Musik. Ich bin nicht nur Johnny Carter. Genau das ist es, was ich sagen wollte, als ich schrieb, dass du manchmal spielst, als... Als regne es mir in den Arsch. Man kann nichts sagen, ohne dass du das in deine schmutzige Sprache übersetzt. Wenn ich spiele, siehst du Engel. Das ist doch nicht meine Schuld. Wenn die anderen den Mund aufmachen und sagen, dass ich es zur Vollkommenheit gebracht habe, dann ist das nicht meine Schuld. Und das Schlimmste ist, dass du vergessen hast, in deinem Buch zu sagen, dass ich nichts wert bin. Dass das, was ich spiele und das, was die Leute beklatschen, nichts wert sind. Ganz und gar nichts wert. Wie soll ich's dir erklären? Das ist keine Frage von mehr Musik oder weniger Musik. Es ist etwas anderes. Gehen wir hier lang. Ich nehme ein Taxi und bringe dich ins Hotel. Du bist von einer unendlichen Güte. Freund Bruno schreibt in sein Notizbuch alles, was man ihm sagt. Nur nicht die wichtigen Dinge. Nie hätte ich gedacht, dass du dich so irren könntest, bis Art mir das Buch gab. Am Anfang kam es mir so vor, als sprechest du von einem anderen. Von Rani oder Marcel, aber dann Johnny vorne, Johnny hinten. Und das heißt doch wohl, dass es sich um mich handelte. Und ich fragte mich, bin ich das denn wirklich? Hör mal, Glaub nicht, ich hätte nicht gemerkt, dass du dein Buch für das Publikum geschrieben hast. Es ist sehr gut. Und all das, was du über meine Art zu spielen, über meine Auffassung von Jazz sagst, finde ich ausgezeichnet. Wozu noch länger über das Buch reden? Dreck in der Szene. Dieser Strohhalm, der dann nah am Ufer vorübertreibt, das ist dein Buch. Und ich bin der andere Strohhalm da. Und du die Flasche, die da im Wasser schaukelt. Bruno, ich werde sterben, ohne gefunden zu haben, was... Ich stütze ihn, lehne ihn an die Kehmauer. Er ist dabei, wieder in seinem Delirium zu versinken. Murmelt. Spuckt aus. Ohne gefunden zu haben, was. Ohne gefunden zu haben, was. Was wolltest du finden, Johnny? Man darf nichts Unmögliches verlangen. Was du gefunden hast, genügt, um... Dir, ich weiß. Dir und Art und Dede und Lan. Du weißt nicht, wie... Ja, manchmal hat sich die Tür ein wenig geöffnet. Sieh die beiden Strohhalme. Sie haben sich gefunden. Sie tanzen, einer vor dem anderen. Das ist hübsch, nicht? Sie hat sich ein wenig geöffnet. Die Zeit. Ich hab dir, glaube ich, schon gesagt, dass das mit der Zeit... Bruno, mein ganzes Leben war ich in meiner Musik darauf aus, dass diese Tür sich am Ende öffne. Nur ein ganz klein wenig. Einen winzigen Spalt. Ich erinnere mich eines Abends in New York. Ein rotes Kleid. Ja, rot. Und es stand ihr wunderbar. Nun, eines Abends war ich bei Miles und Hall. Ich glaube, wir spielten eine Stunde lang, so vor uns hin, jeder für sich. Und glücklich. Miles spielte etwas so Schönes, dass ich fast vom Stuhl fiel. Und da legte ich los. Schloss die Augen und flog. Bruno, ich schwöre dir... dass ich flog. Ich hörte mich wie aus weiter Ferne, aber in mir selbst, neben mir selbst. So stünde da jemand. Sieh mal die Flasche. Es ist unglaublich, wie sie schaukelt. Es war nicht gerade jemand. Es war die Sicherheit. Die Harmonie, wie manchmal im Traum, nicht wahr? Wenn alles in Butter ist, wenn Lan und die Kinder mit einem gebratenen Pute auf dich warten, wenn dich beim Autofahren keine Ampel aufhält, wenn alles läuft wie eine Billardkugel. Und das, was da neben mir war, war wie ich selbst, doch ohne einen Platz einzunehmen, ohne in New York zu sein. Und vor allem ohne Zeit. Ohne das Späte. Ohne dass es ein Späte gab. Für eine Weile gab es nur ein Immer. Und ich wusste nicht, dass es eine Täuschung war. Dass das so war, weil ich mich in der Musik verloren hatte. Dass ich, sobald ich mit dem Spielen aufhören würde... Denn schließlich musste ich ja mal den armen Hall ranlassen, der gibbernd vor seinem Klavier hockte, dass ich in demselben Augenblick kopfüber in mich selbst stürzen würde. Er reibt sich mit seinen schmutzigen Händen die Augen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Es ist so spät, vom Fluss steigt Feuchtigkeit auf. Wir werden uns beide erkälten. Ich glaube, ich wollte ohne Wasser schwimmen. Ich glaube, ich wollte das rote Kleid von Lan, aber ohne Lan. Ich glaube, du hast recht. Dein Buch ist sehr gut. Nun lass schon, Johnny. Ich werde wegen dem, was du daran schlecht findest, nicht beleidigt sein. Nein, es ist nicht schlecht. Dein Buch ist gut, weil darin keine Urnen vorkommen, Bruno. Es ist wie das, was Satchmo spielt. Wie ein Geburtstag. Wie eine gute Tat. Ich habe dir gesagt, dass ich ohne Wasser schwimmen wollte. Ich glaubte, aber man muss ein Idiot sein. Ich glaubte, dass ich eines Tages etwas Besseres finden würde. Ich war nicht zufrieden. Ich dachte, dass die guten Sachen, das rote Kleid von Land, sowas wie Mausefallen waren. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Fallen. Damit man sich zufrieden gibt, verstehst du? Damit man sich sagt, dass alles okay ist. Bruno, ich glaube, dass Lan und der Jazz, ja, selbst der Jazz, so etwas wie Werbeanzeigen in einer Zeitschrift waren. Hübsche Sachen, damit ich mich zufrieden gebe, so wie du zufrieden bist, weil du Paris hast und deine Frau und deine Arbeit. Ich hatte meinen Sex. Und meinen Sex, wie es in deinem Buch heißt. Alles, was ich brauchte. Fallen, mein Lieber. Dann ist es nicht möglich, dass es nichts anderes geben soll. Es ist nicht möglich, dass wir so nah sein sollen, so nah der anderen Seite der Tür. Das Einzige, was zählt, ist, dass man von sich so viel wie möglich gibt, sage ich und komme mir unendlich blöd vor. Und dass man jedes Jahr die besten Liste von Downbeat anführt. Aber ja doch, aber ja doch, aber ja doch, aber natürlich. Vor allem akzeptiere ich nicht deinen Gott. Komm mir nicht damit, das erlaube ich nicht. Und wenn er wirklich auf der anderen Seite der Tür ist, ist mir das scheißegal. Ich sehe keinen Verdienst darin, auf die andere Seite zu gehen, weil er einem die Tür öffnet. Sie mit Fußtritten einschlagen, das ja. Sie mit den Fäusten traktieren, gegen sie ejakulieren, einen ganzen Tag lang gegen sie pissen. Damals in New York, ich glaube, da habe ich die Tür mit meiner Musik geöffnet, bis ich aufhören musste. Und da schlug der Lump sie mir vor der Nase zu, nur weil ich nie zu ihm gebetet habe. Weil ich nie zu ihm beten werde. Denn ich will von diesem livrierten Portier nichts wissen. Von diesem Türsteher, der einem die Tür für ein Trinkgeld öffnet. Von diesem... Armer Johnny, und da beklagt er sich noch, dass man das nicht schreibt. 3 Uhr morgens, ach du meine Güte. Tika ist nach New York zurückgekehrt. Johnny ist nach New York zurückgekehrt. Ohne Dede, die zu Louis Perron gezogen ist, der als Posaunist etwas zu werden verspricht. Die Saison in Paris war nicht besonders und ich vermisse meine Freunde. Amaris kam in Paris heraus, als die 2. Auflage meines Buches gerade in Druck ging und man von einer deutschen Übersetzung sprach. Ich fand, dass die Meinung von Sachverständigen und meine persönliche Entscheidung es rechtfertigten, die 2. Auflage unverändert zu lassen. Die aufmerksame Lektüre der einschlägigen Zeitschriften in den USA, 4 Reportagen über Johnny, Berichte von einem neuen Selbstmordversuch, diesmal mit Jodtinktur, Magensonde und 3 Wochen Krankenhaus, dann wieder in Baltimore spielend, als sei nichts gewesen, beruhigte mich einigermaßen. Auch wenn mir diese bedauerlichen Rückfälle Kummer bereiteten. Ich beschloss, in der 2. Auflage nichts zu ändern. und Johnny weiterhin so zu präsentieren, wie er im Grunde war. Ein armer Teufel von kaum durchschnittlicher Intelligenz, der wie so viele Musiker, Schachspieler und Dichter die Gabe besitzt, großartige Dinge zu schaffen, ohne sich der Größe seines Werkes im Geringsten bewusst zu sein. Höchstens besitzt er den Stolz eines Boxers, der sich stark weiß. All das veranlasste mich, an diesem Bild von Johnny festzuhalten. Es lohnte nicht, sich mit einem Publikum Komplikationen zu schaffen, das viel Jazz will, doch keine musikalischen oder psychologischen Analysen. Nichts als momentane und schön inszenierte Befriedigung, Hände, die den Takt schlagen, Gesichter, die in Seligkeit zerfließen, Musik, die über die Haut rieselt, ins Blut geht, mit dem Atem sich verbindet und weiter nichts. Bloß keine tiefschürfenden Betrachtungen. Zuerst kamen die Telegramme an Delaunay an mich. Und schon am Nachmittag erschienen in den Zeitungen idiotische Kommentare. Bei einer Fernsehsendung, die Johnny sehr gefiel, hatte er angefangen zu husten, hatte sich plötzlich gekrümmt und so weiter. Ich bin nicht so sicher, dass der Tod so schnell eintrat, wie Tika es der Polizei erklärte. Womit sie versuchte, aus der tiefen Verstrickung herauszukommen, in die Johnnys Tod in ihrer Wohnung und das Rauschgift, das überall herumlag, sie gebracht hatten. Hinzu kamen einige frühere Geschichten, in die arme Tika verwickelt war. Und die gar nicht so überzeugenden Resultate der Autopsie. Man kann sich vorstellen, was ein Arzt in Johnnys Leber und Lunge alles fand. Tika hat erzählt, dass die letzten Worte Johnnys ungefähr waren: Oh, mach mir eine Maske. All dies ereignete sich unmittelbar vor Erscheinen der zweiten Auflage meines Buches. Und zum Glück hatte ich noch Zeit, einen in aller Eile verfassten Nachruf hinzuzufügen. So wie eine Fotografie von der Beerdigung, auf der viele berühmte Jazzer zu sehen waren. Auf diese Weise war die Biografie sozusagen komplett. Schon spricht man von einer neuen Übersetzung. Ich glaube, in schwedische oder norwegische. Meine Frau hat sich über diese Nachricht sehr gefreut. Verfolger, ein Stück Jazz, nach der Erzählung von Julio Cortázar, aus dem argentinischen Spanisch von Rudolf Wittkopf, Hörspielbearbeitung Bodo Morshäuser. Es sprachen Bruno, Jazzkritiker, Wolfgang Kondrus, Johnny, Jazzmusiker, Ron Williams. Dede, seine Freundin, Anke Reitzenstein. Tika, die Markise, Marianne Lochert. Art, Jazzmusiker, Andreas Serda und andere. Musik von Thomas Heideprim, Charlie Parker, Miles Davis und Lenny Tristano. Ton Roland Seiler, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Patrick Blank, Regie Christian Brückner. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1990. Julio Cortázar zum 100. Geburtstag heute Abend im Deutschlandfunk. Hören Sie jetzt Tango, Jazz und Gesualdo, Julio Cortázar und die Musik von Karl Lippegaus. Andres Favas Tagebuch. Immer ist es Zeit zum Sterben, aber diese Schallplatten mit ihrer Spirale außerhalb der Zeit bewahren einen Moment der Ewigkeit. Reise um den Tag in 80 Welten. Als dieses kleine blaue Buch mit dem elektrisierenden Titel 1980 auf Deutsch erschien, entdeckte man als Jazzfan einen Autor, der über diese Musik anders schrieb als alle anderen. Ob es sich nun um ein Konzert von Thelonious Monk in Paris handelte, wobei er Monk mit einem Bären verglich, der einen Honigtopf ausplündert, oder einen Nachruf auf den Trompeter Clifford Brown, oder um Louis Armstrong, dem er die Ehrenbürgerschaft eines Kronopiums verleiht. Die Kronopien, das waren seine Fabelwesen, die guten Geister, die Cortázars imaginäre Welt bevölkerten. Gewidmet hatte er diese Umrundung des Tages seinem Namensvetter Jules Verne und dem Saxophonisten Lester Young. Letzterer ließ gerne das Thema eines Songs weg und stürzte sich sofort in die Improvisation. Dieser Erfindergeist habe ihn groß gemacht, fand Cortázar und fügte hinzu, durch den Jazz gelange ich immer ins Offene. Er hatte einen schönen Vergleich parat und sagte, Lester Young zu lauschen, das sei wie einen edlen Teppich umzudrehen und von unten zu betrachten, Zitat, wo dieselben Fäden und dieselben Farben in anderer Weise einschießen. Nach solchen Sätzen stand für mich fest, ich mochte ab da keine Jazzmagazine mehr lesen, aber alles über Jazz and More von Julio Cortázar. Thelonious Monk am Klavier. Thank you. Anfangs schrieb Holyoke auch, dass er das, was ihm gerade durch den Kopf ging, und beurteilte es nur nach ästhetischen Kriterien. Seine Vorstöße ins Offene, ins Fantastische, ins Übernatürliche spielten immer eine zentrale Rolle. Mit fantastisch meinte er allerdings keine Wesen in weißen Betttüchern und Skelette, das wäre lächerlich gewesen. Cortázar meinte die unendliche Welt der Vorstellung. In seinem Streben nach dem Ausmalen der höchsten Form von Literatur verwendete er auf seiner Palette häufig die Farben des Jazz. Als einen Ausdruck der zeitgenössischen Realität. Jazz und Literatur waren für ihn eine Form von Spiel. Aber es waren ernste Spiele, so ernst wie Kinder spielen. Mit 9 Jahren begann er schon mit dem Schreiben, aber erst mit 30 veröffentlichte er das erste Buch Bestiarium. Als Junge von 9 Jahren las er in Argentinien zum ersten Mal Edgar Allan Poe, der ihn derart erschreckte, dass er nach der Lektüre ernstlich erkrankte. Serious Fun, das war auch der Jazz, ein ernster Spaß, ein seriöses Spiel für Leute mit Humor und für Romantiker wie ihn. Diese alte Platte erwähnt Cortázar in seinem großen Roman Rayuela, den Empty Bed Blues der Sängerin Bessie Smith. Freunde hocken zusammen in einem dunklen Zimmer im Pariser Quartier Latin. Eine Nadel fährt durch die Rille der alten Shellac-Platte. Man raucht viel und man lauscht dem Blues vom leeren Bett. Man ahnt auch den Morgen danach, die Trunkenheit, die Schuhe, die durch Pfützen gehen. Gespenster aus der Vergangenheit treiben ein Spiel mit Illusionen, die wahrer sind als die vermeintliche Realität draußen in Paris. He's a deep sea diver with a stroke that can't go round. He's a deep sea diver with a stroke that can't go round. He can test the bottom. Die berühmten Stories entstanden manchmal aus Träumen oder aus Albträumen. Oft war eine vage visuelle Vorstellung sein Ausgangspunkt. Wochenlang drehte und wendete er die Vision gedanklich im Kopf herum und füllte sie langsam mit Details aus, wie man ein Haus dekoriert. Er oder es begann irgendwo im Unterbewusstsein mit Fragmenten und meistens kannte er selbst weder Anfang noch Ende der Geschichte. Cortázar hat gesagt, es ist wie Improvisieren im Jazz. Man fragt einen Jazzmusiker auch nicht, aber was werden sie spielen? Er wird sie auslachen. Er hat ein Thema, eine Abfolge von Akkorden, die er beachten muss und dann nimmt er die Trompete oder das Saxophon und fängt einfach an. Es ist keine Frage von Ideen. Er spielt durch eine Serie von verschiedenen internen Pulsationen hindurch. Manchmal klingt es gut, manchmal nicht. Bei mir ist es dasselbe. Was ich bei ihm nie ändern würde, sagte er auch, sei die totale Unordnung, die Anarchie. That's Jazz. Keine Methode zu haben, alles offen zu lassen. This is the first blues I have no doubt heard in my life. Mamie Desdoom, this was her favorite blues. She hardly could play anything else more, but she really could play this note. Of course, to get in on it, to try to learn it, I made myself the can rusher. 219 done took my baby away. Took my babe away. 17, bring her back someday. Julio Cortázar, Rayuela. Jelly Roll saß am Klavier und schlug den Takt mangels besserer Schlaginstrumente leicht mit dem Schuh. Jelly Roll sang Mummy's Blues und wiegte sich dabei vielleicht ein wenig, die Augen fest auf den Stuck an der Zimmerdecke gerichtet. Oder war es eine Fliege, die kam und ging? Oder ein Fleck, der kam und ging in den Augen Jelly Rolls? 219, done took my baby away. Das war das Leben. Züge, die abgingen und Leute wegbrachten oder herbrachten, indes man mit nassen Füßen an der Ecke stand, ein mechanisches Klavier und Gelächter hörte, während man die vergilbten Schaufenster der Salons befummelte, für die man nicht immer das nötige Eintrittsgeld hatte. 219, done took my baby away. Für Cortázar stand lebenslang fest, dass er nie eine Autobiografie schreiben würde. Oliveira in dem Roman Rayuela, aus dem dieser Text stammt, habe viel von ihm, sagte er, aber der Leser irre völlig, wenn er meine, das riesige Buch schildere sein Leben in Paris und Buenos Aires der 50er Jahre. Cortázar war ein Erfinder, kein Historiker. Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí la puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme cómo pude contenerme si ahí nomás no la maté. Ich bin ein guter Argentinier und vor allem ein Porteño, ein Bewohner von Buenos Aires, weil es dort einen Port, einen Hafen gibt. Der Tango war unsere Musik und ich wuchs in einer Atmosphäre aus Tangos auf. Wir lauschten ihnen am Radio, denn das Radio begann, als ich klein war, und sofort sendete man Tango auf Tango. In meiner Familie spielten meine Mutter und eine Tante Tangos am Klavier und sangen dazu. Durch das Radio begannen wir Carlos Gardel und die großen Sänger der Epoche zu hören. Der Tango wurde gleichsam ein Teil meines Bewusstseins und es ist die Musik, die mich zurück in meine Jugend und nach Buenos Aires schickt. Ich denke, dass der Tango im Ganzen vor allem verglichen mit dem Jazz eine sehr arme Musik ist. Arm, aber schön. Wie jene Pflanzen, die sehr einfach sind, die man nicht mit einer Orchidee oder einem Rosenstock vergleichen kann, die aber in sich eine große Schönheit besitzen. Freunde von mir haben in den letzten Jahren hier bei mir Tangos gespielt, das Quartetto Cedron. Dann kam mir eines Tages ein Gedicht in den Sinn, das man, wie ich dachte, vielleicht vertonen konnte. Ich hatte keine Ahnung. Und dann schaute ich nach anderen unveröffentlichten Gedichten und fand einige kurze Texte, die diese Typen vertonen konnten. Und das haben sie getan. Die Schallplatte heißt Trottoir de Buenos Aires. Cedron gab mir auch eine Musik, für die ich einen Text schrieb. Ich habe es also in beiden Richtungen versucht. Thank you. Als sein großer Roman Rayuela 1963 in Buenos Aires erschien, löste er zusammen mit 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez den Boom der neuen südamerikanischen Literatur aus. Im ersten Teil des Romans bewegen wir uns in der Künstlerbohème von Saint-Germain-des-Prés im Quartier Latin in Paris. Ein großer Teil des Romans entstand in Pariser Cafés. Auf den ersten 90 von über 600 Seiten wird viel über Musik, vor allem über Jazz, diskutiert. In Saint-Germain gab es damals etliche wichtige Jazzclubs. Hier lebten afroamerikanische Musiker im Exil. Sidney Bechet spielte häufig dort. Bud Powell, Kenny Clarke, Lester Young, Ben Webster. Dann, nach diesem ersten sehr jazzmusikalisch aufgeladenen Viertel des Romans, reißt aber dieses Thema Musik ab und andere Themen schieben sich in den Vordergrund. Sehr ausführlich beschreibt Cortázar Don't Play Me Cheap von Louis Armstrong. Platte nach Platte wird aufgelegt, alte 78er Shellacks, die immer nur 3 Minuten laufen. Armstrong singt Don't Play Me Cheap, es riecht nach Wodka und nach Sauerkraut. Ein Ton aus der Trompete schießt am Schluss hoch wie eine Ejakulation. Der Song ist zu Ende, die Nadel kratzt weiter in der leeren Auslaufrille. Disappointing if it's true. Don't you blame me cheap because I look so meek. I might be the brown skin daddy that could go for you in a great big way. Don't you think I'm sleep and when you was crying I play the game and I know it well. Can't you pull a fast one on anybody? But we go behind my back. Don't you play me cheap. Don't you make no creep. Oh, you got bumbling. Don't you play me. Oh, baby, that was either. Es existiert ein berühmtes Foto, auf dem der junge Cortázar, um 1,90 groß, schlank, in eine Trompete bläst. Aber das tat er nur so für sich zu Hause. Ein Freund meinte, Julio, du solltest dir ein paar Musiker suchen, mit denen du spielen kannst. Cortázar aber fand das sinnlos. Er habe kein Talent, er spiele nur für sich. Er legte eine Platte von Jelly Roll Morton, Louis Armstrong oder eine frühe Ellington-Platte auf, wo er der Melodie leicht folgen konnte, vor allem Blues. Und es machte ihm einfach Spaß, sie spielen zu hören und ein bisschen mitzumachen. Nie aber traute er sich, Jazzmusiker um eine Mitwirkung zu fragen. Später blieb seine Trompete irgendwo vergraben, unter anderen Dingen liegen. Nie wollte er öffentlich Trompete spielen, bevor er es wirklich konnte. Aber dieser Tag ist nie gekommen. Mir fällt manchmal bei der Lektüre auf, dass Cortázar oft eines der 56 ersten kurzen Kapitel von Rayuela mit einer Musik beginnt, so als habe er sich in Stimmung bringen wollen mit einer alten Jazzplatte, deren Rauschen und Knistern er wunderbar beschreiben konnte. Doch Vorsicht, Musik war eine Sache und das Schreiben eine andere. Er konnte nie schreiben, während Musik lief. Je älter er wurde, umso mehr brauchte er eine gewisse Ruhe zum Schreiben. Das legendäre I'm Coming Virginia, das wir da gerade hören, schreibt sich ein in die Stille, die danach nicht mehr dieselbe ist. Mit wenigen Strichen fertigt Cortázar eine verbale Skizze der berühmten Aufnahme an. Er denkt nach über die Begegnung des Kornettisten Big Spiderbecke mit dem Gitarristen Eddie Lang bei jener gin-durchtränkten Session Ende der 20er Jahre. Zitat: Gitarre gegen Kornett, Gin gegen Unglück, der Jazz. Cortázar über frühen Jazz, Zitat, eine Musik primitiv genug, um Universalität zu erlangen und gut genug, um ihre eigene Geschichte machen zu können. Und so dreht sich die Welt und der Jazz ist wie ein Vogel, der wandert oder auswandert und einwandert oder weiterwandert, ein Über-die-Schranken-Springer, ein Zollgrenzen-Verspotter, ein Läufer, der überall ist. Er erinnert sich an eine Jazzplatte, die er in Buenos Aires besaß, bevor er nach Paris kam, 1951. Blue Interlude. Vielleicht waren Benny Carter am Saxophon und Teddy Wilson am Klavier dabei. Er erinnert sich nicht mehr genau. Aber er weiß noch, seine Platten, seine Bücher, sie waren in Buenos Aires wie Barrikaden gewesen. Ein Blues von Champion Jack Dupré. Die Platte ist fürchterlich verkratzt. Und da ist er, Big Bill Brunsey, und er kennt noch genau den Text. This little song that I'm singing about, people you all know is true. If you black and got a word for a living now, this is what they will say to you. They say, if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh, brother, get back, get back, get back. I was in a place one night. They was all having fun. They was all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you's white, you's all right. If you's brown, you can stick around. But as you's black, brother, get back, get back, get back. I went to an employment office. I got a number and I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you's white, you's all right. But if you's brown, you could stick around. But as you's black, brother, get back, get back, get back. Der Tango, der Blues, der Jazz, ein Spiel, wie die Literatur. Heraklit, Fragment 59, die Zeit, ein Kind, das spielt und die Bauern bewegt. Erzählung mit einem tiefen Wasser. In einer seiner frühesten Erzählungen beschreibt Cortázar, wie sich Jugendliche in einem Bungalow an einem See treffen, Gedichte lesen, sich, Zitat, lebenssatt glauben, zwischen Jazzplatten und bitterem Mate das Bild des Todes zu liebkosen. Delia aus einer anderen Story hört abends bei der Hausarbeit immer gerne Radio und besonders liebt sie Blues, gesungen von dunkelhäutigen Mädchen. Eine andere Szene, in den, Zitat, inneren Gängen der Stille steigen spiralförmig Schluchzer eines Mädchens auf, begleitet von leiser Klaviermusik. Passatwinde, eine Erzählung von 1977. Schwer zu sagen, wer auf die Idee gekommen war. Vielleicht Vera am Abend ihres Geburtstags, als Maurizio unbedingt wollte, dass sie noch eine Flasche Champagner trinken und sie zwischendurch in dem von Zigarettenrauch und Mitternacht geschwängerten Salon tanzten. Aber vielleicht auch Maurizio in dem Augenblick, da der Blues in Thirds von Earl Hines ihnen von ganz fern ihre erste gemeinsame Zeit, ihre ersten Schallplatten in Erinnerung brachte, als die Geburtstage noch mehr waren als nur eine periodisch wiederkehrende, genau bemessene Zeremonie. Es war wie ein Spiel, als sie beim Tanzen darüber sprachen, lächelnde Komplizen in der allmählichen Benebelung durch den Alkohol und den Rauch. Als sie sich sagten, warum auch nicht, letzten Endes könnten sie es machen und dort würde jetzt Sommer sein. Ein Lied von Schumann, Musik von Gesualdo oder Couperin, eine Platte von Jerry Mulligan, sie bieten Möglichkeiten, um Augenblicke miteinander zu teilen. Alles hat mit allem zu tun, verbindet sich miteinander und sei es das Lallen eines Betrunkenen unten auf der Straße. Aus der Erzählung Siestas, zu finden in dem Band Letzte Runde, 1962. Billie Holiday zu hören war eine schöne Traurigkeit, bei der man Lust bekam, sich hinzulegen und vor Glück zu weinen. So wohl fühlten sie sich in Teresitas Zimmer, wenn sie bei geschlossenem Fenster und bei dem Rauch Billie Holiday hörten. Zu Hause war es ihr verboten, diese Lieder zu singen, weil Billie eine Schwarze war und daran gestorben war, dass sie immer zu Drogen genommen hatte. And I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea casts a spell over me. Still I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see that it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise, like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. Die Geschichten der Chronopien und Farmen aus dem Jahr 1962 waren für Cortázar das luzideste Buch, das er je geschrieben habe. Wirklich ein Spiel, ein faszinierendes Spiel, sehr amüsierend, fast wie ein Tennismatch. Verstehen Sie mich? Aus den Geschichten: Unterweisung im Singen. Beginnen Sie damit, dass Sie die Spiegel in Ihrem Haus zerschlagen, lassen Sie die Arme sinken, blicken Sie vage zur Wand, vergessen Sie sich. Singen Sie eine einzige Note, lauschen Sie nach innen. Wenn Sie, aber das wird erst lange danach geschehen, etwas wie eine in Furcht getauchte Landschaft hören, mit Scheiterhaufen zwischen den Steinen, mit halb entblößten, kauernden Schemen, glaube ich, dass Sie auf dem richtigen Wege sind. Das war der Cortázar-Abend im Deutschlandfunk. Sie hörten zuletzt Tangos, Jazz und Gesualdo, Julio Cortázar und die Musik, eine Sendung von Karl Lippegaus. Und nach dem fabelhaften Hörspiel Der Verfolger, hier natürlich noch zum Schluss Musik von Charlie Parker.